Ich esse. Ich weiß, was ich essen will. Ich weiß, wie viel ich wovon essen muss. Wie viel ich wovon essen sollte. Ich weiß, woher ich es bekomme. Und ich weiß, dass alles andere als das, was ich esse, unnormal wieder natürlich in krank ist und krank ekelt. Guten Tag, Riot. Was machen wir denn heute Schönes? Halloween, wir setzen uns Masken auf und gucken uns im Spiegel an und wundern uns, dass wir da auf einmal schön sind. Wird dabei dann auch kräftig gekloppt, oder? Ja, die Kurzen werden auf den Tisch gekloppt und dann auf Ex getrunken. Ja, hallo Wien, hallo Zürich. Jetzt könnte ich nochmal hallo Chat sagen, glaube ich einfach. Ja, und hallo Deutschland. Und hallo Deutschland. Ja... Schön. Was haben wir denn heute so für Themen eigentlich mitgebracht? Wir haben ja letzte Woche Indekt angekündigt, aber wir haben uns ja, weil ich meine, ich bin ja überhaupt gar nicht da drin in der Thematik hier mit EA und der größten Bock, den sie da geschossen haben eigentlich. Ja, ich schon. Dann würde ich einfach da einsteigen wollen mit dem Bock Origin. Von mit dem Bock von EA. Mit dem Hurenbock, ja. Nein, okay, lustigerweise ist auch gerade so eine Stunde vorher ein netter Artikel erschienen auf PC Games, wo jemand sogar ein Video gemacht hat von diesem, ich poste das einfach mal im Chat rein, aber wir kommen ja gleich darauf zu sprechen. Ah, so. Sehr schön. In den Videos wird halt gezeigt, wie die Leute halt Origin analysieren mit dem Prozessmonitor von sysinternals.com. Da kann man halt genau sehen, wenn man das installiert, was genau passiert. Also Origin, vorweg gesagt, ist eine Medienplattform, die man halt für seine Spiele nutzen kann, wie zum Beispiel Steam, was man ja in Verbindung jetzt mit Counter-Strike, Half-Life und so weiter bringt und auch anderen schönen Spielen. Das ist quasi so eine kleine Medienbibliothek für Spiele und so weiter, wo auch ein Chatsystem ist, wo man halt mit seinen Buddies chatten kann und so weiter. Dass jetzt Origin Daten sammeln will, das ist aber eigentlich schon seit Beta-Anfang bekannt, also quasi seit Mitte August, Anfang August. Seitdem habe ich das auch schon genutzt und mal ein bisschen reingeschaut, bloß hatte, wie gesagt, noch keine Spiele vorher drin, außer Battlefield Beta. Also letztendlich geht es einfach nur um die Datenschutzbestimmungen, um die Euler. Dort steht halt ja so umschrieben drin, dass EA quasi mit deinen Daten machen dürfen, was sie wollen, was sie aber heute geändert haben. Also sie haben den kompletten Part rausgestrichen, wo halt drin steht, dass die Daten halt an Marketing und also für Marketing und Werbezwecke verkauft werden, etc. Also da haben sie heute schon nachgegeben, weil die, denke ich mal, auch Angst wegen Konventional- und Pauschalstrafen haben. Ja, ich habe Origin ausführlich analysiert, würde ich mal so behaupten. Und zwar ist das nicht so krass, wie jetzt in den Medien gehypt wird. Also ich finde es halt ein bisschen übertrieben, wenn jetzt gesagt wird, das wäre irgendwie ein Trojaner oder so. Oder da gab es auch einen Piratenartikel, wo das halt mit einem Staatstrojaner verglichen wurde. Ist meiner Meinung nach ein bisschen übertrieben. Also Origin läuft so ab. Das ist, kann man von der Medienplattform her ein bisschen mit Steam vergleichen, was die Bibliothek und so weiter angeht. Geht aber jetzt, was Datensammeln angeht, ein bisschen weiter. Also bei Windows 7 ist das so, da hat man in seinem eigenen Ordner, was ja früher unter eigenen Dateien bekannt war, ist ja jetzt unter dem Computernamen bekannt, hat man noch einen extra Ordner, der sich eigene Dokumente nennt, wo zum Beispiel Save Games von den ganzen Spielen und so weiter abgelegt werden. Und dieser Ordner wird in Anführungsstrichen ausspioniert. Also Origin sammelt quasi aus diesem Ordner die Informationen über die Spiele, welche man installiert hat, um quasi dein Nutzerverhalten zu studieren. Und ja, es wurde auch gemunkelt, dass angeblich der Chat, den du halt dort mit deinen Buddies, die du in deiner Liste hast, mitgeschnitten werden soll, was ich aber so nicht bestätigen kann, weil ich selber auch noch keine Beweise dafür gesehen habe. Das wäre auch zu krass und zu massiv, wenn da irgendwelche Chatlogs mitgeschnitten werden. Okay. Ja, also man muss halt immer davon ausgehen, dass solche großen Portale, sei es jetzt Social Media wie Facebook oder halt solche großen Medienbibliotheken wie Origin, Steam und so weiter, dass die solche nutzerspezifischen Daten sammeln. Ja, wie nennt man den Begriff jetzt nicht mehr? Also das hängt auch mit Predictive Analytics und Relationship Mining zusammen, wo man quasi Aber darauf komme ich später nochmal zu sprechen, weil das mehr so zu dem Thema Indeck gehört, diese beiden Begriffe, die ich gerade genannt habe. Auf jeden Fall hängt das damit zusammen, dass quasi die Firmen, die dahinter stecken, das Nutzerverhalten der User studieren möchten, um daraus bessere Angebote zu stricken und wiederum mehr Geld zu verdienen. Man kann Origin eigentlich ganz leicht analysieren. Ich habe jetzt viele Leute gesehen, die von vornherein gesagt haben, die es halt nur gelesen haben, dass Origin so krass sein soll. Die haben das Spiel wieder zurückgebracht. Dementsprechend hat die Limited Edition auf Amazon über 700 Negativbewertungen und 50 positive Bewertungen. Das ist schon der Hammer, muss ich so sagen. Okay. Was mich zum Schmunzeln gebracht hat, dass auf Facebook die Leute, also ich bin selber nicht bei Facebook, ich habe es aber halt zugeschickt bekommen, dass die Leute bei Facebook darüber massiv diskutiert haben und gesagt haben, ja, Origin ist Spionagesoftware und so weiter. Diese wiederum aber bei ihrem Facebook-Profil erstens ihre echten Daten angegeben haben, also augenscheinlich, und auch von sich Bilder drin haben. Du weißt, worauf ich jetzt hinaus will. Ja, das ist eine geile Kombo. Das ist auf jeden Fall eine geile Kombo. Also Origin ist auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen, was die Daten angeht. Man sollte jetzt nicht unbedingt private Daten in den eigenen Dokumente-Ordner packen, wo die ganzen Spiele ihre Temps und so weiter ablegen. Also liest quasi ja so gesehen. Liest er den eigenen Dokumente-Ordner wirklich aus? Der liest den kompletten eigenen Dokumente-Ordner aus. Das kann man auch mit dem Prozessmonitor, kann man das auch beobachten, wenn man jetzt Origin installiert. Krass. Und was macht er dann? Da werden quasi die Daten gesammelt von deinen installierten Spielen oder halt von den Spielen, die da ihre Dateien ablegen, um daraus halt zu sehen, was du für Spiele spielst, um daraus quasi ein Profil von dir zu erstellen, um daraus dann wieder dein Nutzerverhalten zu studieren. Aber geht denn was raus? Also wie schickt er die Pakete weg? Ich meine, da muss ja ganz nachweislich sein, da kommen halt Daten, die gesammelt wurden, klar, die liegen im Temp-Ordner und von da gehen also die halt weg. Also das kann man nicht wirklich kontrollieren, was da genau für Daten rausgehen. Man kann halt nur sehen, auf welche Ordner der zugreift, also die Exe-Dateien. Aber ich finde es auch, weil viele haben auch gesagt, das wird angeblich die ganze Festplatte durchsuchen, was natürlich ein bisschen krass wäre, was man auch an der Performance merken würde, wenn mal eben so ein Programm eine komplette Festplatte durchsucht. Ja, also es bleibt nach meinen Recherchen, bleibt das wirklich nur in diesem eigenen Dokumente-Ordner, wo die anderen Spieler auch ihre Sachen ablegen. Mich hat es gewundert, dass die Leute, die Entschuldigung, dass ich jetzt sagen muss, aber ich zocke halt schon seit 2000. Jetzt natürlich nicht mehr so massiv wie früher, dass die Leute bisher noch nicht über die ganzen Anti-Cheat-Tools geweint haben, die ja die deine Hintergrundprozesse und String-Scans anwenden, um quasi die Prozess, also halt diese Prozessbefehle von dem Spiel über RAM zu deinem Prozessor zu überwachen, um da halt Cheat-Signaturen zu erkennen. Das hat mich jetzt gewundert, dass da noch keiner gekommen ist und gesagt, oh, Punkbuster spioniert mich aus, weil es ist ja einfach nur ein Anti-Cheat-Tool. Viele Leute, die auch in der ESL, also Electronic Sports League, vertreten sind, haben sich auch über Origin ausgekotzt, stimmen aber wiederum zu, LimeWire zu nutzen. LimeWire ist ein Anti-Cheat-Tool, was erstens von dir Screenshots machst, also Ingame-Screenshots von dir, wie du zockst, um halt zu sehen, ob du irgendwelche Wallhacks oder so weiter benutzt. Okay. Und gleichzeitig deinen kompletten Steam-Ordner durchsucht, also der komplette Steam-Ordner, was du halt für Spiele installiert hast und so weiter. Nein, nicht LimeWire, Entschuldigung. Es heißt ESL Wire, aber hat sich vorher Equitas geschimpft. Also heißt jetzt aber ESL Wire. Ah, okay. Ja, ich bin gerade auf LimeWire gekommen, weil ich schon wieder so ein bisschen File-Sharing im Kopf hatte. Ah, okay. Nein. Okay. Nee, nennt sich ESL Wire und hieß vorher Equitas, hat Dude gerade richtig beschrieben. Dort wird halt der komplette Steam-Ordner ausgelesen, auch deine Spielkonfigs und so weiter, aber wo eigentlich nur spielspezifische Sachen drinstehen und deine ganzen Hintergrundprozesse werden ausgelesen. Also alles, was bei dir quasi auf dem Computer läuft, was du auch im Tastmanager sehen kannst. Ne? Und deswegen habe ich mich gewundert, dass man sich über sowas nicht aufregt, weil Origin habe ich jetzt noch nicht gemerkt, dass das meine Hintergrundprozesse ausliest, sondern wirklich nur die Sachen sind, die im eigenen Dokumente-Ordner sind. Ja, nur. Das ist aber schon ein ganzes Fundtoll. Ja, nur. Das nur sollte man in dem Fall in Anführungsstriche setzen. Ja, ich bin natürlich davon ausgegangen. The Dude schreibt gerade WAC, also Valve's Anti-Cheat. WAC nutzt eigentlich nur eine Scan-Engine für DLL-Injection. Das heißt, WAC scannt quasi deine DLL-Dateien, ob die durch irgendeinen Cheat injected werden. Also in dem Fall gibt es da keinen Hintergrundscan von dem Prozess. DLL-Inject heißt, dass ich mir dann da halt per, wie soll ich ihn nennen, Hex-Hack reinschreiben kann, ich habe so und so viel Gold. Na ja, zum Beispiel, also die meisten Hacks fungieren so, wenn du den Hack ausführst, werden quasi die Spielendateien von dem Hack injected und dadurch kannst du dir halt Vorteile wie zum Beispiel Aimbots, Wallhacks und so weiter erschaffen. Und dieses VAC versucht das quasi rauszufiltern, um dich dann halt 2 Wochen später auf die globale Bannliste zu setzen. Aber ist das für die ESL überhaupt interessant? Ich meine, in der ESL spielt ja jetzt keiner irgendwie, die brauchen nur in der ESL keinen Punkbuster am Laufen haben, oder? Nee, deswegen gibt's ja dieses ESL-Wire. Davon werden von dir In-Game-Screenshots gemacht. Also das Problem ist ganz einfach, es gibt zu viele Cheater, um jetzt mal kurz das Thema anzuschneiden. Auch wenn von dir Screenshots gemacht werden oder die Hintergrundprozesse analysiert werden von dem Programm, es gibt noch das sogenannte Ring 0. Also Ring 0 heißt, die Cheats schreiben sich in deinem Treiber-Cache quasi ein. Also die Treiber, die laufen ja in einer geschützten Umgebung auf deinem Rechner und alles, was in diesem Ring 0 ist, kann von solchen Anti-Cheat-Tools nicht ausgelesen werden. Es kann schon ausgelesen werden, dazu müsste aber eine passende Euler gebastelt werden und da steht zum Beispiel die ESL immer noch nicht mit dem deutschen Recht auf einer Seite oder halt mit dem internationalen Recht, dass sie sowas durchbringen könnten. Und das wird halt von den Cheatern auch massiv ausgenutzt. Mhm. Also ist eigentlich egal, selbst wenn du 10 Anti-Cheat-Tools gleichzeitig laufen lässt, es wird immer Cheater geben, um mal das Thema ein bisschen ausgeweitet zu haben. Okay, also im Hintergrund läuft ein Prozess und der scannt dann halt, wie jetzt hier zum Beispiel bei dem, was halt der Dude gesagt hat, scannt permanent den RAM ab. Okay, aber da habe ich ja Performance-Einbuße. Oder merke ich das halt gar nicht? Ja, ich sag mal so, mit so einem Low-End-Rechner wirst du das merken. Da wirst du auch massiv FPS-Einbrüche haben, also Frames per Second. Entschuldigung. Kein Thema. Mit Middle- bis High-End-Rechner wirst du da so gut wie keinen Verlust haben. Also da merkst du gar nichts davon. Die Scan-Engine, die läuft auch nicht durchgängig, die läuft halt in gewissen Intervallen. Wenn sie durchgängig laufen würde, dann kann es halt sein, dass du dadurch auch irgendwelche Verluste fahren würdest. Mhm. So ist das mit Punkbuster auch. Also Punkbuster nutzt halt diesen String-Scan, aber ich glaube nicht mehr so massiv wie früher, weil es da auch ein paar Probleme gab. Da wurden halt 4 Leute zu Unrecht gebannt. Also Punkbuster also der Server-Admin kann mit Punkbuster von dir als Spieler auch Screenshots machen. Die werden dann auf dem Server gespeichert, zum Beispiel. Solche Sachen halt. Also um halt Cheater quasi on-demand zu erlarven. Okay. Dieses Origin, um darauf jetzt wieder zurückzurudern. Ich habe da gerade mal so hier die Origin-Seite aufgerufen. Mhm. Was ich total geil finde. Das habe ich auch mal eben, als du gesprochen hast, live gemacht, weil ich dachte, ich bin mal einfach unhöflich ein bisschen. Habe ich mir mal die App installiert gerade. Das ist ja auch ein Knaller. Die App ist ja ein absoluter Burner. Ja, die App, die liest dann SMS-Ordner aus, ja. Aber das hätte ich dir vorher sagen sollen. Das das geht ja gar nicht. Also ich nutze ein Diensthandy, muss man dazu wissen. Und da läuft so eine schöne Signatur im Hintergrund. Und diese Signatur überprüft halt hier so Jailbreak und solche Sachen. Und die Signatur hat mich gerade kurzfristig gewarnt und hat mir gesagt, das ist jetzt aber nicht so okay. Das ist Hardcore. Auf den SMS-Ordner greift das Ding zu. Richtig. Ja, das geht nicht. Ja, also mit der App habe ich mich jetzt persönlich nicht beschäftigt. Ich habe halt das Programm nur selber auf dem PC installiert, unter Windows. Ich muss auch dazu sagen, seit Beta-Anfang von Origin, es ist ja immer noch Beta, war die Euler auch, die war noch massiver. Also das, was jetzt in der Euler drin steht, ist für mich persönlich schon milde. Ich habe das ja von Anfang an mit beobachtet. Und man konnte damals auch während der Origin-Installation, konnte man auch nicht auswählen, was man ja jetzt mittlerweile kann, ob EA und Origin deine Daten zu Marketing und Werbezwecken speichern dürfen. Das kannst du dir jetzt aussuchen mit einem kleinen Häkchen. Und da muss ich auch sagen, das Häkchen ist von vornherein nicht drin gesetzt. Ne? Also das ist von vornherein abgewählt. Wenn ich sage, ich mach's nicht, kann ich es dann trotzdem installieren? Du kannst es trotzdem installieren. Ich habe den Haken auch nicht angeklickt. Und bei Origin musst du auch keine persönlichen Daten angeben, also keine echten. Ich habe ein Fake-Geburtsdatum angegeben, Vor- und Nachname ist optional und eine Fake-E-Mail-Adresse. Du musst noch niemals den Link per E-Mail bestätigen. Also, wie gesagt, man ist nicht gezwungen, dort echte Daten anzugeben. Genauso wie bei Facebook. Da das Origin-Konto ja jetzt, nee, anders, das EA-Konto ist ja jetzt das Origin-Konto. Da laufen ja alle Spiele von EA komplett mit rein. Das ist so verknüpft, also Origin ist mit Battlelog verknüpft in dem Fall, was Battlefield 3 angeht. Das läuft jetzt alles nur noch über den Webbrowser. Damals hast du ja deinen Serverbrowser und so weiter alles im Battlefield direkt gehabt und jetzt läuft das alles über Origin und Battlelog. Also du steuerst quasi fast alles über den Browser, was auch meiner Meinung nach angenehm ist. Das Einzige, was nervt, dass du halt immer aus dem Game raustappen musst, wenn du irgendwie den Server wechseln willst. Okay. Das ist echt ein Hammer, das Ding. Ja, ich denke mal, da wird es auch noch ordentlich krachen und wie gesagt. Das, Vor allem, es ist jetzt so brandaktuell. Wie gesagt, ich verfolge das Ganze halt weniger, weil ich da jetzt nicht so, Gaming ist jetzt gar nicht meine Sparte, deswegen verfolge ich das nicht. Ich kriege das nur so am Rand mit, aber das, was ich da jetzt mitbekommen habe, vor allem die Ankündigung dazu, alles für dich, alles in Origin. Und Origin lebt dort, wo du lebst. Das beruhigt mich jetzt gerade nicht. Es ist halt immer diese Abhängigkeit von irgendwelchen Applikationen, Spielen und so weiter. Also ich vergleiche das jetzt zum Beispiel mal mit Apple und iTunes. Also dein iPhone ist ja halt quasi massiv eingeschränkt, wenn du iTunes nicht hast oder nicht nutzt. Und so haben die das mit Origin auch gemacht. Also der Hauptaspekt liegt darin in dem Kopierschutz. Also dass du halt Battlefield 3 so gut wie gar nicht kopieren kannst. Aber was auch nur wieder der Frage der Zeit ist, bis da irgendwelche Cracks hintersteigen, ne? Also es läuft, also die Installation kann ich kurz drauf eingehen, die läuft so ab, du legst die Battlefield-DVD rein, dann wird erstmal Origin installiert, dann kannst du halt die ganzen Sachen anklicken. Bei Origin gibt es übrigens auch eine Privatsphäre-Einstellung, die kannst du auch im Nachhinein nutzen, für Leute, die das noch nicht gesehen haben. dann tust du die CDs rein und das Spiel wird von der CD es wird erstmal eine Pre-Installation gemacht, also auf deinem Rechner, und danach wird das komplette Teil, also die komplette DVD wird in Origin reingeladen, quasi so, als wenn du es aus dem Web runterlädst, bloß dass es von der CD runtergeladen wird, wo du natürlich dann auch einen enormen Speed hast, und dann wird es erst auf der Festplatte verarbeitet. Und somit ist auch der Kopierschutz, denke ich mal, wie immer das auch zusammenhängt. Ne? Ja, was haben die sich dabei gedacht? Ich meine, denen muss doch klar sein, dass sie so ein System nicht einfach da so durchpeitschen können. Ja, Geld, Geld, Geld. Ja, aber die haben doch schon genug Geld damit gemacht. Battlefield 3 ist mit Sicherheit, ich meine, ich weiß es jetzt nicht, aber ich würde sagen Platz 1 gerade, oder? Sehe ich das falsch? Ja, 10 Millionen Verkäufe seit dem 25. Nee, seit dem 25. wollte ich schon sagen, da ist das Spiel rausgegangen. Seit Limited Edition. Also Limited Edition konntest du ja, glaube ich, schon im Mai bestellen, April, Mai. Ja, aber das ist ja sensationell eigentlich. Ich meine, noch mehr Geld können die ja. Läuft Origin eigentlich auch auf der PlayStation dann? Läuft das auch im Hintergrund mit? Oh, das weiß ich nicht. Also auf der Konsole, ich weiß nur, was die Konsole angeht. Da muss ich dann auch die Leute enttäuschen, die es auf der Konsole holen wollen oder schon geholt haben. Auf dem PC ist es ja bekannt, dass die Grafikdetails, wenn du halt ein gutes System hast, immer besser sind als auf der Konsole. Ja, auf der Konsole hast du quasi die Details, die du auf dem PC als Low-Details hast. Und die Low-Details, die sehen, ja, ich sag mal so einigermaßen gut aus, aber da fehlen halt zum Beispiel bestimmte Effekte. Also ich stell's mir auf der Konsole ein bisschen enttäuschender vor von der Grafik her. Schön. Schön. Sehr schön. Ja, ich bin mal wieder geplättet. Also das sind wieder so Dinge, die... hast du noch was zu Origin nachzutragen? Weil das ist ja jetzt schon... Ja, also jeder, der sich nicht sicher ist. Also Origin ist genau wie TweetDeck für Twitter. Es greift letztendlich auf dem Internet Explorer zu, auch wenn du jetzt Battlelog selber im Firefox zum Beispiel nutzt. Origin liest angeblich, das habe ich jetzt aber noch nicht feststellen können, liest angeblich auch deiner Browser-History aus dem IE9 und so weiter, liest das aus. Einfach die Einstellung unter Internetoptionen bei dem, also unter Sicherheit, bei dem Internet Explorer auf hoch setzen. Cookies nicht zulassen und am besten auch erst gar kein Internet, also kein Browser-Cache und keine History anlegen lassen von dem Browser. Dann braucht man da schon mal keine Angst haben, dass da irgendwas ausgelesen wird. Dann kann man noch über den Internet Explorer, währenddessen man halt Origin und Battlefield 3 nutzt, was aber jetzt kein Pro-Tipp ist, weil es ziemlich langsam ist, kann man noch einen Proxy-Server eintragen lassen, wenn man jetzt Angst hat, dass Origin irgendwelche IPs sammelt oder so, ne? Aber ich muss doch zustimmen, wenn mir einer was aus meinen Daten, aus meinen Verzeichnissen rausholt, muss ich ja irgendwo bei Windows zustimmen. Ich meine, das ist ja jetzt nicht per Default freigegeben, oder? Was ich jetzt versuchen wollte, wo ich heute aber nicht mehr zu gekommen bin, dass ich den Ordner einfach für Origin komplett sperre. Ja, genau. Ob dann Origin weiterläuft oder ob es anfängt zu meckern. Weil wenn es anfängt zu meckern, dann kann man davon schon ausgehen, dass die bewusst diese Daten daraus sammeln wollen und dir quasi... Ja, genau, richtig. Der Takeoff schreibt gerade, das habe ich nämlich auch gelesen. Man kann auch Origin über eine Sandbox laufen lassen. Über die Sandbox läuft's ohne Probleme. Ich habe es mit Sandboxy probiert. Ja, genau. Da war einer schneller als ich gerade mit dem Schreiben. Und da lässt du halt die Verzeichnisse anlegen und Origin lief darüber ohne Probleme, ohne dass da irgendwie gemeckert wurde, dass da Dateien fehlen oder so. Aber das Spiel startet trotzdem. Also wenn jetzt das, halt Origin... Das Spiel startet trotzdem. Also es ist nicht die Bedingung. Origin ist nicht die Bedingung, um das Spiel spielen zu können. Origin ist in dem Fall die Bedingung, dass du das Spiel starten kannst. Wenn du Origin zumachst, während du das Spiel gestartet hast, geht das Spiel auch wieder zu. Ach. Das ist eine also du musst Origin auflassen. Was du zumachen kannst, ist in dem Fall Battlelog, aber dann hast du halt deinen Serverbrowser und so nicht mehr. Geil. Das ist ja wieder so eine richtige Lustigkeit, oder? Ja, Peter Lustig. Schade, dass du jetzt nicht hier so einen Löwenzahn-Skit hast, den wir kurz einspielen können. Ja, ich muss mir ein Soundboard zulegen, dann würde ich halt so diesen Jingle mal einmal kurz einspielen dafür. Das wird sich lohnen. Ja, so Stefan Raab-mäßig, so ein super Buttonboard. Ja, genau. Das bin ich schon am Klöppeln, aber ich habe noch nicht so ganz die richtigen Sounds dafür gefunden. Aber diesen Löwenzahn, den wird der Chat bestimmt irgendwann mitschreiben, glaube ich, sobald er da auf den Löwenzahn-Geschmack gekommen ist. Löwenzahn, Löwenzahn, Löwenzahn, Löwenzahn. Das hilft nicht. Ja. Das hilft nicht. Ja, da kann ich mich ja entspannt zurücklehnen. Ja, also ich kann noch einen kleinen Tipp geben. Wir haben ja dazu auch einen Blog-Eintrag gemacht bei uns auf dem anonews.de.tumblr.com zu Origin und da sind auch dementsprechend Tools, haben wir auch dementsprechend Tools eingetragen, worüber man die Internetkommunikation wie auch die Prozesskommunikation von Origin selbst analysieren kann mit legalen Mitteln. Was heißt mit legalen Mitteln? Wäre es sonst illegal, die Prozesse zu analysieren? Nein, es gibt ja auch Hacker-Tools, in Anführungsstrichen, wo man ein bisschen weiter mitgehen kann. Wenn man natürlich diese Hacker-Tools laut dem Hacker-Paragraph für sich selber nutzt, ist es ja keine Straftat. Aber diese Programme, da muss man auch keine Angst haben, dass die irgendwie verseucht sind, weil die mit Heise und so weiter verlinkt sind. Ah, okay. Ja, also großer Aufschrei, große Scheiße und total unverschämt. Also, ja, bin ich froh, dass ich nicht irgendwie da so am Gamen bin. Dieses Löwenzahn ist doch schon ganz gut die Biofanatiker. Ah, Biofanatiker. Wie sieht's denn aus? Machen wir einen Brückenschlag oder möchte der Chat vielleicht noch irgendwie sich Origin-technisch da verwirklichen? Ja, wenn die Leute noch Fragen haben, einfach jetzt schreiben. Bitte schreiben sie jetzt. Ja, hier schreiben die Leute über Rucola, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, wegen dem Löwenzahn. Okay, der Dude scheint... Was hat der Dude gegen Origin? Warum ist er so dagegen? Der wollte gerade schon abschalten, weil er gesagt hat, er kann das nicht mehr hören. Wo ist sein Problem? Ja, the Dude ist ein Antizocker. Ach so. Ah, okay. So einer. Ja, der fappt sich nur ein auf nackte Ponys, denke ich mal, aber Spielen ist nicht so sein Thema. So einer ist das. Ah. Das erklärt's. Ja, und der möchte... Ah, the Dude war ESL-Admin. Ah. Da muss ich nochmal mit ihm reden. Nein, aber kommen wir später drauf zurück, wenn wir offline sind. Gut, okay, also willst du jetzt erstmal was zu Elena sagen oder sollen wir bei Indect einsteigen? Ich würde mit Indect einsteigen, weil Elena nur ein Goodie dafür ist. Ein Add-on sozusagen. By the way, also die letzte, die für Sex Geld genommen hat, die hieß auch Elena. Nein, kleiner Scherz am Rande natürlich. die letzte. Indect. Ich wollte mal bei Indect einleiten, weil ich das so schön fand, als ich heute da so ein bisschen drüber recherchiert habe auch. Und zwar der Peter Schaar, das ist unser Bundesdatenschutzbeauftragte, der sagte Folgendes zu Indect. Ich bin mir über die Details der Forschungsprojekte nicht informiert. Unsere Versuche, ja, dort genauere Informationen zu erlangen, sind leider nicht sonderlich erfolgreich gewesen. Das hat er wörtlich gesagt. Das war ein Zitat von ihm, vom Datenschutzbeauftragten. Ich glaube, am 21.10.2011 hat er das gesagt. Ich bin gerade, ja, also als ich dieses Zitat gelesen habe, war ich schon ein bisschen beleidigt. Ja, klingt scheiße auf Deutsch gesagt. Ja, klingt auch totaler Quatsch, weil ich habe dafür wenige Minuten gebraucht, um mich zu informieren. Er ist sich über Details nicht im Klaren. Vor allen Dingen, ich habe mir die Liste heute angeschaut, welche Universitäten und Fachhochschulen auch dieses Projekt oder dieses Index unterstützen mit Hardwarebündelung und so weiter. Also in Deutschland ist es eine Universität, das ist die Bergische Universität in Wuppertal, die quasi ihre Hardware dafür zur Verfügung stellt. Ansonsten gibt es noch drei deutsche Firmen, die da immens mitwirken, auch was Investitionen angeht. Das ist einmal die Innotech Data GmbH, X-Art Pro Division und die PSI AG. Also Psytrance. Das sind so richtig geile Namen, oder? Ja, die Namen, die klingen schon so hochinteressant, gerade wenn es um Datenschutz geht. Ja, ich habe nämlich dieses, Entschuldigung, dieses PSI habe ich nicht richtig, jetzt wird's auch klar. Jetzt verstehe ich auch diesen Ethik- und Kontrollrat, dieser Beisatz dabei. Okay, gut. Okay, also für Indekt selber wurde von der Europäischen Union seit 2009, also bis jetzt 10,91 Millionen Euro investiert. Ja gut, aber wenn 55 Milliarden gerade fehlen, ist das ja ein Tropfen auf einen heißen Stein. Ja, das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Die Nullen, die sind ja bei der Schuldenuhr eh schon lang genug, ne? Ja, das stimmt. Okay, raus aus den Schulden. Ja, Peter Zwegert. Ja, genau, back to hier, Kollege Indekt. Der Chat spinnt. Okay, also erstmal für alle, die Indekt nicht kennen, die englische Ausschreibung, also Indekt ist eine Abkürzung, nennt sich Intelligent Information Systems Supporting Observation, Searching and Detection for Security of Citizens in Urban Environment. Auf Deutsch, intelligentes Informationssystem zur Unterstützung von Überwachung, Suche und Erfassung für die Sicherheit von Bürgern in städtischer Umgebung. Sehr schön, oder? Aber auf jeden Fall. Vor allen Dingen sehr schöner langer Name. Wenn du da mal, wenn du den mal ausgeschrieben tweeten willst, dann hast du schon keine Kapazitäten mehr. Ja, das passt doch nicht in die 140 Zeichen. Nee, passt es auch nicht. Habe ich vorhin schon getestet. Ja, ich hab's auch. Das war das Erste, was ich auch getestet habe. Ja. Nee, es passt nicht. Das ist Absicht. Also um auf Indekt mal kurz einzugehen, also das Indekt-Projekt ist die Bündelung von Hard- und Software verschiedener Überwachungstechnologien. Und jetzt kommen wir mal, da wird quasi Hard- und Software gebündelt, um quasi die maximale Auslastung dafür zu nutzen, um, sag ich mal, groß angelegte Suchen über irgendwelche Crawlers und so zu haben. Also halt ziemlich schnelle und präzise Datenbankabfragen. Da kommen wir jetzt mal auf die beiden, also fangen wir einfach mal mit Predictive Analytics an. Dazu habe ich mir auch was Schönes rausgesucht. Ich lese einfach mal den Artikel vor, weil ich mir da jetzt keine eigenen Worte zu schreiben konnte, weil gerade die Zeit knapp war. Okay, also der Artikel selber ist vom 13.09.2011. Predictive Analytics in die Zukunft lassen in die Zukunft blicken. Zukunftsprognosen sind so alt wie die Menschheit und haben nichts von ihrer Faszination verloren. Mit Hilfe von Predictive Analytics wollen Verantwortliche in Unternehmen komplexe wirtschaftliche Zusammenhänge vorhersagen können und dieses Wissen dazu nutzen, bessere Entscheidungen zu treffen. Die milliardenschweren Wertverluste während der Finanzkrise, das schon fast übliche Winterchaos bei der Bahn oder regelmäßig teure Rückrufaktionen in der Automobilindustrie sorgen in der Öffentlichkeit immer wieder für Irritation. Die Kunden fragen sich, warum Unternehmen diese Entwicklung nicht durch interne Analysen im Vorfeld erkennen können. Tatsächlich sind laut den Analysten von Gartner solche Techniken für Predictive Analytics schon heute auf dem Vormarsch. Bis 2014, so die Prognose, sollen 30% aller analytischen Anwendungen proaktive und vorhersagende Funktionen enthalten. So, lesen Sie im Folgenden, was auch Predictive Analytics genau bedeutet, wie zukünftige Einsatzszenarien aussehen könnten und was Anwender von Unternehmen beachten sollten. Also ich würde einfach mal sagen, die ganze Wirtschaft hätte mal von vornherein dieses Predictive Analytics für ihre Finanzkontrolle nehmen sollen. Dann wären wir vielleicht jetzt nicht hier, wo wir jetzt stehen, was Banken und so weiter angeht. Absolut. Dieses Predictive, ich habe es gerade schon in den Chat reingeschrieben, dieses Predictive ist ja schon fast ein bisschen Pre-Crime. Die versuchen ja anhand dieses Predictives irgendwo festzulegen, wer halt schon vorher auffällig ist, sich auffällig verhält, bevor ein Verbrechen begangen werden kann. Ja, du bist quasi schon schuldig, obwohl du noch gar nichts getan hast. Da gab es ein sehr schönes Szenario, wenn ich da reinhaken darf. Natürlich. Und zwar, es gibt ja so eine Liste, wer sich halt schon wie verdächtig macht. Und da ist zum Beispiel irgendwer, der auf einer Straße rennt, ist halt schon erstmal grundsätzlich verdächtig, weil der rennt halt irgendwo so beim Bürgersteig. oder halt sein Gepäck irgendwo stehen lässt oder sich zu lange irgendwo hinsetzt oder solche Sachen. Das macht generell schon verdächtig. Es gab den Fall, den ich da rausgefischt habe, von jemandem, der um sein Auto herumgegangen ist, mehrere Male. Da auch halt, das war so ein Beta-Test gewesen sozusagen, der ist mehrmals um sein Auto gegangen, wurde dabei halt gefilmt und er ist ums Auto rum und hierhin und dahin. Und im Hintergrund lief dann halt schon die Predictive-Routine, so nenne ich sie jetzt mal einfach. Und zwar hat man abgeglichen den Facebook-Account, sein Gesicht dementsprechend, und im Hintergrund eine Personalakte, ob er, das wäre jetzt der Brückenschlag zu Elena, deswegen hake ich da nur ganz kurz rein, die Personalakte, ob der an diesem Tag auch Urlaub hat oder ob er einen Krankenschein hat. Das ist Hardcore. Ja. Das ist wirklich Hardcore. Der gläserne Mensch. Das ist schon sehr gläsern. Aber ich wollte nicht zu weit vorgreifen. Ich wollte das nur mal reinschmeißen, weil das gerade so schön zu Predictive gepasst hat in dem Fall. Ja, wir können das ja in dem Falle den Piraten empfehlen, was jetzt die Scientology-Unterwanderung angeht. Aber immer aber diese Schulungsvideos hier. Ja, immer diese Schulungsvideos. Nein, aber die Piraten wurden ja jetzt auch schon wieder medial kritisiert, weil die ja auch eingeführt haben, ihre Neuankömmlinge oder neuen Mitglieder erstmal über Facebook quasi in Anführungsstrichen zu suchen, was das für Leute sind. Nee, oder? Aber gut, okay, das ist wieder ein anderes Thema. Aha. Aber du weißt ja, wie das ist. Jeder, egal was du machst, es gibt halt immer Mimi. Ja, das ist richtig. Das war ja heute schon bei der Musik wieder so gewesen. Aber das ist ja immer so. Ja, man kann es halt keinem recht machen. Wäre ja auch langweilig, wenn jeder Ja sagt. Richtig. Ich habe mir gerade ein Bier geholt. Ja, Predictive. Predictive Analytics und dieses Relationship Mining gehen ja Hand in Hand, wohl? Die gehen Hand in Hand, wenn man so sieht, genau. Relationship Mining habe ich auch einen Artikel zu rausgesucht, der ein bisschen länger ist. Also ich würde mal einfach nur jetzt das Wichtigste davon vorlesen. Mach das mal. Das ist der Podcast, wo Sachen gelesen werden. Hier wird noch vorgelesen. Ich poste den mal ganz kurz im Chat rein. Wie gesagt, ich hatte jetzt nur umgerechnet 48 Stunden Zeit, mich in den ganzen Dingen einzuarbeiten. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen kompensieren mit Vorlesen. Relationship Mining, Fragezeichen, von Lothar Kuhn. Ohne Beziehung geht dem Geschäftsleben nichts. Nur sollen Computerprogramme helfen, die Kontakte der Mitarbeiter für das Unternehmen besser nutzbar zu machen. Was auf den ersten Blick etwas esoterisch wirkt, entwickelt sich in den USA zum Trend. Vitamin B ist alles. Ohne Beziehung geht im Geschäftsleben nichts. Diese uralte Erkenntnis musste irgendwann auch die Informationstechnikbranche entdecken. Gleich mehrere Software-Schmieden in den USA bringen derzeit Computerprogramme auf den Markt, welche die Kontakte der Mitarbeiter für ein Unternehmen nutzbar machen sollen. Das passende Modewort gibt es schon, Relationship Mining, zu Deutsch Beziehungssuche. Würde jetzt zu lange dauern, den Rest zu lesen. Also man kann den noch weiterlesen. Wird ja auch schön genannt Business 2.0. Ja, das ist absolute Business 2.0. Wobei mir bei diesem Relationship Mining noch nicht so ganz der effektive Nutzen dabei klar geworden ist. Also so richtig wurde mir der dann nackt noch nicht so ganz klar. Jetzt muss ich mal eben lesen. Ich gehe mal ein Stück weiter runter. Solche Datenbanken werden zum Beispiel von Programmen der Firmen Visible Pass aus New York oder Spoke Software aus Palo Alto durchsucht. Die Aufgabe lautet, welcher Mitarbeiter hat wertvolle Kontakte außerhalb des Unternehmens, die ein Verkäufer nutzen kann, um einen potenziellen neuen Kunden anzusprechen. Oder die einem Unternehmensberater helfen, einen Fachmann für ein Management-Thema zu kontaktieren. Oh Mann, ich muss mal eben die Schriftgröße hier ein bisschen größer machen im Browser. So. Ein wenig. Ja, richtig. Ich weiß auch nicht, warum es jetzt wieder aus ist. Die Software ermittelt nicht nur, ob überhaupt jemand in der Firma die fragliche Person kennt, sondern auch, wie eng der Kontakt ist. Besitzt der Mitarbeiter nur die Büro- oder auch die Mobilfunknummer, schickt er häufig E-Mails an die Person. Und wie schnell antwortet diese Person? Trifft er sich den Kalendereinträgen zufolge regelmäßig mit dieser Person? Der Angestellte erhält dann eine E-Mail mit der Bitte, einen Kontakt herzustellen und so weiter. Okay. Okay, aber das ist ja, eigentlich ist dieses ist noch die nette Art von Relationship Mining, wohl? Ja, ist ein bisschen sanft hier umschrieben. Sanft ist. Man muss auch bedenken, der Artikel ist vom 5.3.2010, also ist auch schon wieder fast ein Jahr her. Das Spannende daran ist ja einfach, Ich meine, es sind ja zwei Sachen, die da Hand in Hand gehen. Einmal dieses abgefreakte Hardware-System, was zur Verfügung steht, und das abgefreakte Software-System. Ich bin jetzt kein, in der Computerlinguistik bin ich jetzt überhaupt gar nicht, was Suchroutinen und so angeht, bin ich überhaupt nicht bewandert. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ein riesiges Fund ist. Ist auf jeden Fall ein riesiges Fund. Also so wie andere Leute ihre Computer für irgendwelche DDoS-Attacken zur Verfügung stellen, wird da quasi die Hardware gebündelt oder halt die Datenbanken gebündelt, um große Muster zu erstellen, wie zum Beispiel diese Gesichtserkennung oder irgendwelche Abfragen über Crawler, Social-Media-Plattformen und so weiter. Und je mehr Ressourcen die zur Verfügung haben, desto schneller kann man da auch auf Ergebnisse kommen. Ja, das ist schon. Also, man spart sich in der Sparte auch eine Menge Geld. Wenn jetzt sich irgendeine Firma, die das da in Gang gebracht hat, die müsste ja ziemlich viel Geld dafür bezahlen oder investieren lassen, um solche Mengen an Hardware aufstellen zu können. Und dadurch, dass dieses Hardware-Gathering stattfindet durch irgendwelche Fachhochschulen und so weiter, weil die Unis haben ja auch teilweise sehr gute Kapazitäten, was Hardware und Ressourcen angeht, kann man quasi hohe Ausgaben in diesem Falle umgehen. Absolut. Das ist ja das, dass die überhaupt die Universität Wuppertal dafür gewinnen konnten, ist schon für mich fast unerklärlich. Ich meine, ich kenne jetzt nicht die FH, ist das wohl, das ist eine FH Wuppertal. Ja. Dass sie die dafür gewinnen konnten, gut, die werden wahrscheinlich da ordentlich Geld reingebuttert haben und werden denen schon erzählt haben, ja kommt, stellt mal hier die Ressourcen zur Verfügung und dann kriegt der halt Summe XY. Da gehe ich mal ja, dann raus. Dann kriegt ihr mal neue Schultafeln, damit die Leute auch wieder richtig mitlesen können. Nein, aber keine Ahnung, wie das abläuft im Hintergrund. Aber ich denke mal, Geld wird da so oder so eine Rolle spielen, also keine Frage. Auch sehr schön ist ja, wofür es eingesetzt werden soll, das Ganze. Ich fand da dieses wunderbare Wort, abnormales Verbrechen? Verhalten. Ja, aber abnormales Verhalten. Das ist schon, also abnormales Verhalten. Schon schwierig. Aber was ist abnormales Verhalten? Ja, genau. Das macht die Schwierigkeit aus. Das macht die Schwierigkeit aus. Die Routine muss ja so laufen, dass dieses Verhalten als abnormal klassifiziert werden kann. Das stelle ich mir jetzt nicht einfach vor. Ja, ich denke mal, da wird es auch wieder irgendwelche Raster geben, die dafür genutzt werden. Ich weiß auch nicht, woran die ein abnormales Verhalten irgendwie dingfest machen können. Ja, den habe ich ja gerade reingeschmissen gehabt. Also abnormal soll es ja sein, wenn du halt schon über die Straße rennst oder zu schnell fährst, auf dem Fußboden sitzt. Ach so, ja gut, okay. Ja, das ist aber für mich Alltag. Also auch, genau. Ja gut, schnell fahren jetzt nicht unbedingt, das wird auch auf die Dauer teuer. aber irgendwo auf dem Boden sitzen oder mal irgendwo schnell über die Straße rennen, wenn man den Bus verpasst, hallo. Ja, oder am Flughafen das Gepäck vergisst oder halt zu lange am Flughafen rumsitzt. Wenn das schon abnormales Verhalten ist, also wenn ich jetzt lange am Bahnhof sitzen muss, dann ist das ja kein abnormales Verhalten. Das ist eher ein Problem der Deutschen Bahn oder so wahrscheinlich. Ja, ja, richtig. Oder einfach mal im Lidl ausrasten, weil bei 10.000 Leuten, die sich anstellen, wieder nur eine Kasse auf ist. Ja, ne? irgendwie sowas in der Art. Also das ist schon ein kompletter Knaller. Die Verknüpfung zwischen Indect und Facebook. Konntest du da irgendwas näher raus recherchieren? Nee, leider nicht, aber ich würde mal einfach mal glatt behaupten, dass Facebook für Indect eine ganz große Rolle spielen wird, wenn es jetzt richtig im Rollen kommt oder richtig gemacht wird. Facebook ist so gesehen einer der größten Datenbanken mit irgendwelchen Personendaten und Bildern. Warum soll da nicht irgendwie ein bisschen mit Geld gelockt werden, dass man Facebook quasi als Riesendatenbank nehmen kann? Okay. Und von den Server- und Hardware-Kapazitäten her ist ja Facebook auch ziemlich riesig. Um jetzt mal auf 60.000 bis 70.000 Server zu sprechen zu kommen. Ihr habt da was Schönes in der Richtung gefunden vom Nils Johanning, heißt er. Der ist Geschäftsführer von der Innotech Data. Hm. Und der hat halt beschrieben, wie das System eben abläuft. Eben wie ich gerade sagte mit dem Auto, wo dieser Mensch sich halt da verdächtig verhält. Und zwar, der hat eben gesagt, dass ganz konkret das System sich so verhält. Er erkennt einen potenziellen Autodieb, die Szene wird dokumentiert, das Gesicht wird erfasst und dann wird es halt mit dem Internet, den polizeilichen Datenbanken und auch sozialen Netzwerken wie zum Beispiel Facebook abgeglichen. Ja, Ja, gut, also was das auffällige Verhalten angeht, würde ich das, also ich persönlich stelle mir gerade vor, wenn jemand im Laden steht und sich auffällig verhält, weil er jetzt länger vorm Regal steht und die ganze Zeit hinter sich guckt, wo ja die Kaufhausdetektive zum Beispiel auch drauf ansprechen. Bloß, ja, gut, da gleich irgendwelche Datenbanken mit Gesichtserkennung und so weiter mit zuzuziehen, ist auf jeden Fall ziemlich krass, ne? Vor allem, er malt ja noch ein weiteres Szenario. Er sagt dann, wenn weitere Auffälligkeiten noch hinzukommen, wird geprüft, auf wem das Auto zugelassen ist. Ist das Auto auf die Frau als Beispiel zugelassen? Wird geprüft, ob die beiden geschieden sind oder irgendwie eine Ehe. Ja. Und wenn all diese Faktoren dazukommen, dann wird der Eingriff von der Polizei eingeleitet. Und ja, das Handy wird dann noch zwischenzeitlich überwacht. Und dann ist, wie er sagt, alles gut. Ja, dann ist alles gut. Aber was danach passiert, weiß dann auch keiner. Nee, vor allem diese Routine, die da im Hintergrund abläuft, die ist schon hochgradig. Also die ist erstens komplex, zweitens total ungerecht und auch total ungerechtfertigt. Weil wenn er jetzt einfach nur mal seinen Schlüssel irgendwo verloren hat oder dem was runtergefallen ist und er es halt nicht findet und er rennt deswegen da doof von links nach rechts, dann ist das schon, das ist nicht schlecht. Ja, ich würde mal einfach sagen, die normalen Augenzeugen, die werden irgendwann auch überflüssig werden. Ich meine, in der Vergangenheit, wo es solche Prozesse noch nicht gab oder solche Techniken, da wurden auch viele Fälle von Autodiebstahl und so weiter aufgeklärt, wenn es genug Zeugen gab halt vor Ort, ne? Klar, nur diese Zeugen wissen, gut, andersrum, wenn das jetzt welche aus der Nachbarschaft sind, die würden dann auch der Polizei sagen, ja, der hat Probleme mit seiner Frau und die streiten sich oft und er kommt spät nach Hause abends oder weiß der Geier was. Aber nee, Das ist ein System, was absolut nicht taugt. Also es taugt nicht. Es taugt vor allem nicht aus ethischen und anderen Gesichtspunkten. Es taugt einfach nicht. Ja, vor allen Dingen, du musst ja mal reinziehen, was da alles kommen soll. Vorratsdatenspeicherung, Abänderung des Telekommunikationsgesetzes, was ja jetzt auch wieder vor ein paar Tagen ein großes Thema war. Dann noch Indekt und. Bald, keine Ahnung, bald weiß jeder Mensch auf der Welt, wenn du scheißen gehst, ne? Ja klar, vor allem Indekt vereint ja alles. Also Indekt ist ja die Kombination aus Vorratsdatenspeicherung, Gesichtserkennung, Kameras, Handyordnung und Telekommunikationsüberwachung. Plus der Einsatz von irgendwelchen Drohnen, was ja auch geplant ist. Ja, UAVs, also da hast du dann so ein UAV über dein Haus kreisen. Das ist schon wirklich, das ist schon abgefahren. Also ich meine, so eine Drohne im Alltagseinsatz auf einer Demo, das ist abgefahren. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, würde mich nicht wundern, wenn sie die auch mit Tränengas bewaffnen und die mal eben runterschießen können oder irgendwelchen Stunning Grenades oder so. Und im Hintergrund gucken sie, ob die in der Gewerkschaft sind, die Demonstranten. Ja, richtig. Am besten noch mit Gesichtserkennung live, ne? Ja, genau. Ja, das wird total abgefreakt. Vor allem, wenn man das ist ja das Schlimme an diesen Verschwörungstheoretikern dabei. Ich glaube, dass viele einfach glauben, das stimmt nicht oder das ist nicht real. Aber das ist wirklich real. Ja, es ist realer als irgendwelche Nanobots, die man einatmen kann. Wo kommt denn dieses Nanobots-Gedöns überhaupt her? Da musst du A.B. nicht fragen. Nee, der hat nicht von Nanobots wieder erzählt, oder? Na klar hat er von Nanobots erzählt. Alter, wo hat er von Nanobots denn erzählt? Bei den letzten zwei Folgen sogar, die liefen auf IKTV. Nee, oder? Doch. Und was machen die Nanobots? Ich hole mal eben kurz einen Schnaps, weil es geht ja jetzt wieder hier ins ganz komische Gefilde. Das kann ich ja wieder nur mit Schnaps ertragen. Ja, da muss aber einen Stroh rumnehmen. Nee, ich nehme hier. Wo ist er denn? Wo ist denn mein Schnaps? Den habe ich mir extra bereitgestellt gehabt. Wo habe ich denn den getan? Ja, Chemtrails, die Nanobots verteilen. Ich bin sofort wieder da, Jackie. Unterhalt mal kurz die Masse. Ich muss mir mal einen Schnaps suchen. Okay, dann unterhalte ich mal kurz die Masse alleine. Also, ich soll sagen, dass Liquid keine Freundin hat. Das wollte ich schon die ganze Zeit loswerden. Aber das kommt nicht von mir selber. Und auf jeden Fall Grüße an alle, die zuhören. Und ich bedanke mich schon mal im Vorfeld für die ganzen Leute, die hier der Shit interessiert. Ja, was können wir noch sagen? Habt ihr ein paar gute FAP-Links, die ihr posten könnt? Ich bin wieder da, glaube ich. Okay. Ich glaube, ich bin wieder da. So, hast du die Massen gut unterhalten? Ja, so ein bisschen. Hast du gesungen? Nein, ich kann nicht singen. Hast du dich ausgezogen? Ja, das kann man so schön natürlich über Audio sehen. Nein, ich habe gerade The Dude zitiert wegen Liquid, aber gut, ist egal. Liquid hat halt keine Freundin, soll ich sagen. Ja, das ging schon vorhin die ganze Zeit durch, aber... Ah, okay, ich sehe gerade, wovon du geredet hast. Im Übrigen, Liquid hat schon lange mit seiner Freundin da irgendwie. Ist das aus, habe ich gehört. Ja, jetzt wieder nicht. Ach, jetzt wieder nicht? Das ist so richtiges Drama, Baby. Alter, Liquid und seine Freundin. Ich habe gehört, du hast von merkwürdigen Sachen hier geredet. So, da bin ich jetzt hier gerade. Ja, der Liquid ist noch ein junger Padawan, der weiß noch, wann das Leben auf sie hinzukommt. Welchen Schnaps ich hatte, ich mach mal ganz kurz Werbung. Und zwar habe ich mir zur Feier des Tages für Infokrieg, er heißt Kitara. Kitara. Und Kitara ist so ein Pseudo-Metaxa. Ein Pseudo-Metaxa? Ja, schmeckt so ein bisschen wie aufgelöste, kennst du hier diese, wie beschreibt man die? Die Veilchen, sagen wir dazu. Ich weiß nicht, wie das was sagt. Ja, Veilchen kenne ich jetzt wieder zweideutig. Entweder verpasst man jemanden Veilchen oder man kann es halt essen oder trinken. Ja, nein, aber der Veilchen-Geschmack ist auf jeden Fall lecker. Ja, genau, also so ich kann es. Mir das. So ist ja. Es schmeckt wie Veilchen. Das ist sehr lecker. So. Er hat von Nanobots erzählt, um da mal wieder zurück. Was hat er denn erzählt? Ich meine, ich höre mir den Bullshit mittlerweile nicht mehr angetragen, hast du nicht. Ja, ich hab's mir ehrlich gesagt noch nie angeguckt, aber im IRC ist halt immer jemand, nennt sich Bankster, der guckt sich halt immer IKTV an und dann schreibt er immer die ganze Zeit darüber. Der Mr. Superbenisch, der hat halt, glaube ich, gesagt, dass Nanobots über Chemtrails in der Luft versprüht werden und dass man die einatmen kann und solche Sachen halt. Nee, oder? Doch. Das ist ja... Okay, also die Chemtrails versprühen Nanobots und die atmen man ja auch. Ja, aber Chemtrails versprühen ja auch Spinneier, weißt du ja. Ja, die versprühen alles. Ich meine, das ist klar, natürlich. Logisch. Aber die Kika-TV, genau. Es ist das Kika-TV mit Spinneneiern. Ich kann mich gerade schwer zwischen dem Titel der Sendung gerade entscheiden hier. Ich hatte so einen tollen Vorschlag schon am Anfang gehabt hier, aber okay, dann... Warte, ich muss eben meinen Aluhut aufsetzen, geht ja gerade gar nicht. Ja, nee, das... Okay, die Nanobots, gibt's da was Konkretes, was die machen? Nachdem die dann auf die Erde gefallen sind, man die eingeatmet hat? Gute Frage, habe ich auch nicht weiter nachgefragt, aber entweder will er darauf hinaus, dass die Nanobots... dich von innen ausspionieren in Form von Airfit-Chips, also dass die quasi als Airfit fungieren, dass du quasi ausspioniert werden kannst oder halt ein wandelndes GPS bist, keine Ahnung, ist mir auch egal. Also das geht für mich zu weit, sich darüber Gedanken zu machen. Wer sich darüber Gedanken macht, der hat im Leben nichts anderes zu tun. Ja, vor allem, ich weiß ja immer noch nicht, das habe ich ja auch schon mit, mit Seitam besprochen gehabt. Ich weiß nicht, ob der das wirklich ernst meint oder ob der nur damit sein Geld verdienen will. Weiß ich immer noch nicht. Man kann Leuten leider immer nur vor den Kopf gucken, sonst wird man die Scheiße brodeln sehen, weil man nicht, also ganz ehrlich. Das ist wohl wahr. Okay, die Nanobots, die auch Menschen sterilisieren können, klar, natürlich, die haben wir jetzt weniger was mit dem Index zu tun. Also wir befinden uns in der gelebten 1984 und im gelebten Brave New World auch stellenweise so ein klein wenig. Wenn ich halt, wie gesagt, jemandem erzählen würde, also ich glaube, wenn ich jetzt zu meinen Eltern gehe und sage, passt auf, die setzen Drohnen ein, die speichern die Daten, die gleichen das mit einer Gesichtserkennung ab, dann würden die mich für total krank halten. Die würden sagen, du hast so viel Science-Fiction gesehen. Also mein Vater wird mir direkt eine Nummer von einer geschlossenen Anstalt geben, wo ich mal anrufen sollte. Warum weiß denn da keiner was von? Ja, keine Ahnung. Auch vor allen Dingen, ich glaube, also ich bin so ein Mensch, ich glaube immer nur das, was ich sehe. Also, ich kann dazu nichts sagen. Ich beschäftige mich mit diesen Verschwörungstheorien auch nicht, keine Ahnung. Es geht mir quasi am Arsch vorbei. Aber ich finde es halt immer nur lustig, dass es wirklich solche Gruppierungen gibt, die sich darüber ernsthaft den Kopf zerbrechen und dann noch irgendwelche TV-Sendungen und so weiter machen. Absolut. Aber ich glaube, du hast gerade, nicht bei den Verschwörungstheorien, sondern ich meine wirklich jetzt in der gelebten Realität, die wir vor uns haben. Also wir haben ja wirklich den Index als Fakt vor uns. Ja, der Index ist Fakt. Ach so, das meinst du, ja. Und, ja, ja, sonst wird's. Warum weiß da keiner was von? Ich meine. Ich denke mal, weil das noch nicht so groß Thema geworden ist. Ich denke mal, da wird immer weiter investiert und irgendwann wird einfach mal gesagt, wird einfach mal so ins Gesicht geklatscht, ja, das rollt jetzt und wir setzen das quasi jetzt regelmäßig ein. Ich habe jetzt auch keine Zahlen gelesen, ob es überhaupt schon mal irgendwie Tests gab, wo es eingesetzt worden ist. Habe ich gehabt. Habe ich mir angeschaut. Okay. Die haben das natürlich getestet, mehrmals. Und wie das erste Szenario, was ich eben beschrieben habe, mit dem Menschen, der um sein Auto herumgeht, da haben die das eben gebeta-testet. Oder gealpha oder gegammert getestet. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist das ein Fakt, die testen es. Und die haben, damit sie dann, weil die investieren ja nicht einfach so, die haben natürlich ein Kontrollrad. Und dieser Kontrollrat setzt sich überwiegend aus Polizisten zusammen. Und diese Polizisten werden natürlich in diesem Kontrollrat nicht die Meinung vertreten, oh nee, wir machen das nicht. Sondern dieser Kontrollrat ist schon sehr pro gewählt. Da sind Menschen bei, nicht nur unbedingt Polizisten, sondern auch Richter, die ganz klar, ich habe mir da so ein paar Sachen rausgesucht, was die halt recht gesprochen haben. Und die stehen ganz klar auf der Seite für Vorratsdatenspeicherung beziehungsweise für Pre-Crime Analysis. Und das ist schon ein dicker Fetzen. Werden quasi nur Leute eingesetzt, die dazu auch pro eingestellt sind. Absolut. Also ich habe niemanden gefunden, zumal hier Marius Silocco zum Beispiel. Der macht den Researcher. Hört sich an wie ein Pornostar. Aber gut, erzähl das weiter. Das macht er nebenbei wahrscheinlich. Aber hauptberuflich ist er Researcher in Domain of Security Related Technologies. Ich meine, wenn ich irgendwo arbeite, was sich auf Security-Related Technologies bezieht, dann werde ich die ja nicht pro Mensch einsetzen. Das werde ich ja, also pro in Form von im Sinne des Guten. Aber das wird er natürlich nicht tun, weil er lebt ja davon. Richtig. Und genauso wie hier Ralph Rocher, der ist, das ist wirklich so. Boah, was sind das für Namen? Aber okay, erzähl weiter. Es tut mir leid, ja, ist wirklich so. Ralph Rocher ist Anwalt für Menschenrecht. Das verstößt ja absolut gegen alles. Also wenn die Würde wirklich unantastbar ist, dann wird die da nicht nur angetastet, die Würde, sondern die wird begraben. Ja, richtig. Und vor allen Dingen Anwalt für Menschenrecht. Hallo? Ja, wobei, das ist mehr so ein USA-Phänomen. Also er heißt wahrscheinlich irgendwie Ralph Rosche oder so und ist halt Human Rights Lawyer. Aber, ja. Oder vielleicht ist er auch Human Rights Aktivist. Oder weiß der Geier, was er da macht. Aber auf jeden Fall macht er nichts dagegen. Sondern dafür. Also er ist halt im Research für, meiner Meinung nach. Die Leute sind nicht einfach so zusammengewürfelt. Das ist schon ganz zielgerichtet Menschen zusammengecastet, die dann halt doch eher pro dafür sprechen, weil alles so gut ist. Ja, also quasi die New World Order Jury. Das würde Benisch jetzt sagen, aber... Richtig. Das ist so Benisch, aber es ist Brave New World in Klammern Order. Ja, oder die... Ja, gut, okay. Es gibt viele Begriffe dafür. Aber, keine Ahnung. Vor allen Dingen, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ich bin halt gespannt, wenn es wirklich offiziell wird, wenn es eingesetzt wird, was dann passiert. Also ich bin der Meinung, die Leute sollten halt für sowas immer auf die Straße gehen, auch wegen der Änderung des Telekommunikationsgesetzes, was jetzt vor ein paar Tagen war, mit dieser spontanen Abstimmung im Bundestag und so weiter. Ich kriege doch nichts mit, ich bin doch entweder nur am Podcasten oder am Arbeiten. Was war denn da? Warte, ich muss mal eben den Artikel aufrufen. Ich kriege doch nichts mit. So. Dann gehen wir mal auf gulli.com, um ein bisschen Werbung zu machen. Schöne Seite. Habe ich auch bald eine Audienz. Die Audienz beim Papst. Sozusagen, beim Datenpapst. So, in einer Sitzung vom 27. Oktober beschloss der Bundestag die Änderung des Telekommunikationsgesetzes, TKG. Neben verbraucherfreundlichen Änderungen wie Gebührenansagen für Call-by-Call-Dienste erlaubt das neue Gesetz auch die Speicherung von Verkehrsdaten. Zu diesen Daten gehört etwa die Zuordnung eines Internetanschlusses zu einer bestimmten IP-Adresse. Speicherdauer der Daten unbegrenzt, Ausrufezeichen. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Aha, also es ist eine Vorratsdatenspeicherung. Ja, angeblich wieder für Abrechnungszwecke und so weiter und damit natürlich die Behörden auch für kriminelle Statistiken wieder darauf zurückgreifen können. Also es war ja immer so, dass die Provider bisher seit die Vorratsdatenspeicherung quasi abgeschafft worden ist, nur 7 Tage speichern mussten. Mhm. Jetzt gibt es für bestimmte Zwecke, kann halt auch gesagt werden, Speicherdauer unendlich von IP-Adressen. Mhm. Schön. Das wurde einfach durchgewunken. Ja, das ist vor allen Dingen so sehr spontan. Man hat ja vorher nie wirklich was davon mitbekommen. Also so Pre-Media. Ja, und dann mal eben so am 27. Oktober beschlossen. Ja, was macht denn der Peter Schaar, der Bundesdatenschutzbeauftragte den ganzen Tag? Ich meine, der kennt sich nicht mit Index aus. Was macht der? Das ist Beamten-Mikado. Wer zuerst arbeitet, der verliert. Oder wer sich zuerst bewegt, der verliert. Ganz einfach. Jetzt musst du lachen, da. Ich habe Gott sei Dank nichts gerade am Trinken gewesen. Aber jetzt mal wirklich, ich meine, das ist doch sein Job. Es ist doch einfach sein Job, sich darüber zu informieren und darüber dann weiter zu informieren und sein Veto dagegen einzulegen. Das ist sein Job. Dafür haben wir diesen Beauftragten gewählt, indirekt. Wollte ich gerade sagen, also der Titel Datenschutzbeauftragte kommt ja nicht von ungefähr. Er ist ja nicht nur beauftragt, die Daten, also quasi den Datenschutz im Auge zu behalten. Er soll ja auch informieren. Ja, ne? Klar. Oder halt auch Fragen beantworten. Ist der auf Twitter eigentlich? Ich muss mal gleich gucken, ob der auf Twitter ist hier, der Herr Schaar. Oder? Keine Ahnung. Wir können ja gleich so einen kleinen Twitter-Storm machen mit ein paar Bots gegen den. Das hilft auch nicht, der soll ja Fragen beantworten. Ich wollte übrigens noch mal ganz kurz die Tagesschau erwähnen, die ja heute wieder einen tollen Artikel rausgebracht hat über Operation Facebook, weil ja jetzt der 5. November naht. Viele Grüße an die Tagesschau. Das war die absolute größte Fehlrecherche, die ich wieder mal gesehen habe, neben der Taz, wo es dann gestern hieß, Anonymous gehört zu der echten Demokratie jetzt. Das sind solche Sachen, wo ich einfach nur meine Kotztüte nehme und wieder reinkotzen kann. Ich dachte, Anonymous wäre die echte Demokratie jetzt. Nein, die Taz hat gestern einen Artikel veröffentlicht, wo es dann hieß, Anonymous gehört zur echten Demokratie. Da ging es dann halt mehr oder weniger auch um Spanien und so weiter. Und heute kam wieder ein Artikel über Operation Facebook. Das Thema ist so ausgelutscht. Das ist, ja, wie soll ich sagen, das ist ausgelutschter als keine Ahnung was. Da kannst du schon gar nicht mehr dran lutschen. Ich meine, die hatten ja da ihre 5 Minuten Ruhm mit einem Video. Die Idiots, das ist natürlich eine schöne Sache. Da können die jetzt wahrscheinlich dann von der ARD monatelang zerren oder so. Achso, ich werde gerade korrigiert. Der Artikel von der Taz, der war nicht von gestern. Nee, der war nicht von gestern. Taz war nicht gestern, das stimmt. Okay. Ja, nee, ich dachte jetzt, ich hätte nicht auf das Datum geguckt. Ich hatte mir nur gestern habe ich den Link bekommen. Okay. Back to Indect. Und abschließend vielleicht zum Indect hier an der Stelle. Machen wir den wichtigen Brückenschlag zu Elena. Elena. Ja, die Geld nimmt. Die Geld nimmt, die letzte, die Geld genommen hat. Sehr schön ist, Elena ist der letzte Atemzug der Hartz-Reform gewesen. Elena ist kurz für den elektronischen Einkommensnachweis. Das ist ja noch nicht so ich spannend. Ich glaube, die Leute aus dem Arbeitsamt und vom Jobcenter, die nutzen auch Elena oder nicht, ne? Oder haben das genutzt? Ja, ich bin mir noch nicht mehr so ganz klar. Also sie dürfen es seit September 2011 nicht mehr. Okay. Das darf nicht mehr genutzt werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ich habe da ja auch manchmal echt meine Verständnisprobleme, vor allem wenn ich die habe. Dann gehe ich mal einfach davon aus, dass jeder das nicht so richtig versteht. Und es gibt auch keine so wirklich klare Aussage, wo ich jetzt sage, aber da kommen wir gleich bei den Stand der Dinge vielleicht einfach mal drauf. Darf ich mal kurz einhaken? Kannst du die Statistiken sehen, wie viele Leute zuhören? Das würde ich gerne. Aber geht immer noch nicht. Das Problem ist, ich komme einfach nicht auf diesen. Ich klicke mal hier so durch. Wenn ich mich verklicke, sind wir weg, aber. Da. Klick hier. Nö, er lädt einfach nicht. Ich lasse den mal im Hintergrund weiterladen, vielleicht kommen wir ja gleich drauf, aber der öffnet nicht dieses Admin-Panel. Ja gut, kann auch sein, dass es unter Wartungsarbeiten jetzt von Listen to my Radio selbst ist. Ja, aber gut, okay. Dann machen wir mal weiter mit dem Thema. Ja. Tote Pferde werden besonders lang und ausdauernd geritten. Ja, richtig. Das ist Standard. Tote Pferde reiten gehört zum Standard. Ja. Wo haben wir es? Jetzt habe ich meine Shownotes weggeklickt. Da. Die Frage ist ja, wie dieses automatische bzw. elektronische Einkommensnachweissystem funktioniert. Und es werden halt auf einer Chipkarte zentrale Daten abgespeichert, Gehalt, Arbeitszeiten, Abmahnung, Krankenzeiten und Sozialfakten, Arbeitslosengeld, Wohngeld, Elterngeld. Es ist praktisch eine Sozialkarte für alles. Die USA kennt das, die USA hat das, die haben die Sozialversicherungsnummer, die haben da auch für alles. Das Problem ist halt einfach in der Kombination mit dem Indekt. Wenn du, als Beispiel, du gehst streiken und du wirst halt geindekt. Und du wirst dann halt gesichtskontrolliert und weiß der Geier was. Und dann wird abgeglichen im Hintergrund, hast du an dem Tag einen Krankenschein gehabt? Oder hast du Urlaub gehabt? Das ist ein Problem dabei. Geil, okay. Diese Verknüpfung ist schon äußerst unangenehm. Oder wenn du Hartz IV beziehst und du gehst dann einkaufen, weil diese Karte bzw. diese Daten lassen auch halt zu, dass du mit diesen Dingen theoretisch einkaufen könntest. Ja, es ist eine Karte, mit der du theoretisch auch einkaufen könntest, weil alles auf diesem Chip gespeichert ist. Wenn du halt Hartz IV hast und du gehst damit einkaufen, sehen die halt ganz klar, du hast das, vermutlich sehen die, du hast das und das gekauft. Wenn du deine Payback-Karte noch rausholst, dann wissen die genau, was du gekauft hast. Und dann sagen die halt, so ein Hartz-IV-Empfänger, der 2 Pakete Tabak kauft, das ist aber Verschwendung. Ja, richtig. Kurze Frage meinerseits. Würdest du denn davon ausgehen, dass Indekt zum Beispiel, weil Elena wird ja schon länger nicht mehr benutzt, aber ich denke mal, die Datenbanken, die existieren davon noch. Ja. Dass Indeck jetzt auch, sage ich mal, auf die alten Elena-Datenbanken zugreifen könnte für irgendwelche Analysezwecke? Auf jeden Fall. Also ich bin mir da relativ sicher, dass das so sein wird, auch wenn das Verfassungsgericht gesagt hat, dass spätestens, das ist ja auch sehr schön, das Gesetz tritt ja erst im Januar 2012 in Kraft, dass es abgeschafft wird, aber die Daten müssen dann halt auch erst Januar 2012 gelöscht werden. Und bis dahin sind die nicht nur kopiert und verbreitet, sondern das mit den Daten alles gemacht. Weil wenn denn das ernst damit gewesen wäre, da hätten die ja im September 2011, wo eben halt gesagt wurde, jetzt ist Feierabend hier, hätten die ja gesagt, okay, die Daten müssen alle nachweislich gelöscht werden. Ja, richtig. Ja, ich werd mir da auf jeden Fall mal so aus Test eine personenbezogene Auskunft holen. Man hat ja das Recht, glaube ich, sich darüber eine Auskunft zu holen, ob man da auch drin steht und kann halt da drauf pochen, dass es gelöscht wird, ne, mit Nachweis. Richtig. Nur einfach mal, um zu testen. Nur auch da haben wir dann wieder diesen inzestuösen Kreis, wo jetzt halt vielleicht, sagen wir mal, die 23 im Chat und die Leute, die zuhören, außerhalb des Chats, halt wissen, okay, das ist scheiße, das ist nicht so okay, ich muss dagegen was tun, aber wir haben noch ein paar Millionen, die halt einfach gar nicht wissen, dass es überhaupt so ist. Und da sehe ich einfach wieder das Problem vom Herrn Schaar. Vom Herrn Peter Schaar sehe ich das große Problem, dass er auch da wieder nicht aufklärt. Gar nicht. Ja, vor allen Dingen, man sieht darüber auch nichts im Fernsehen. Über sowas wird einfach nicht aufgeklärt. Das wird halt totgeschwiegen und irgendwann kommt wieder eine große Überraschung, dass es irgendwelche Online-Durchsuchungen gab oder irgendwelche Datenbankabgleiche mit Gesichtserkennung und so weiter. Oder sogar, dass irgendwelche Leute die Daten dann geklaut haben und halt veröffentlicht haben. Ne? Dann ist natürlich das Geheule wieder groß. Ja, richtig. Und ich meine, es lädt ja förmlich dazu ein, alle zentral abgelegten Daten in der Art und Weise, in der Masse. Da kann mir keiner erzählen, dass die erstens sicher aufgewahrt sind und mir kann keiner erzählen, dass die damit keinen Schindluder treiben. Das glaube ich einfach nicht. Selbst wenn solche Datenbanken nicht am Netz angeschlossen wären, sind die Daten auch nicht sicher. Es sei denn, man schließt die jetzt in irgendwelche Tresore oder so ein, die Festplatten. Wie gesagt, also der normale Hausmitarbeiter kann sich daran auch bedienen, wenn er ein bestimmtes Zugriffslevel hat oder halt auch IT-Techniker ist. Ne? Also es geht halt schnell USB-Stick rein, ein paar Daten kopieren, USB-Stick raus. Ja klar, klar. Vor allem in diesen Daten ist ja nun mal wirklich alles. Also es gibt ja nichts, was jetzt da dann nicht mehr ist. Da ist Gehaltsklasse drin. Da ist einfach alles drin. Das ist schon ein Fund. Ja, auf jeden Fall. Zumal, wenn wir nochmal den ganz großen Brückenschlag zurückmachen zum Callcenter, ich glaube, das ist bares Gold wert. Das ist auf jeden Fall bares Gold wert. Also das ist, ich glaube, da gibt es ja nicht bei 1,50 Euro pro Datensatz oder so, da gibt es ja schon nicht 10,50 Euro pro Datensatz und mehr. Ja, richtig. Je mehr Informationen über eine Person im Datensatz drinstehen, desto teurer ist der auf dem schwarzen Datenmarkt. Eben, und dieser Datenmarkt, der ist schon massiv, zumal dann auch noch, wenn das mit Indekt gekoppelt ist, alle Fotos, alle Bewegungsprofile etc. mit eingespielt sind. Ja, richtig. Lohnsteuerauskünfte, Krankenkassenauskünfte und Krankenstände, alles. Das heißt, der Arbeitgeber kann, wenn ich mich halt arbeitslos melde, ist da drauf genau eingetragen, wie oft ich krank gewesen bin. Das heißt, die Jobagentur weiß auch, wie oft ich krank war. Potenzielle Arbeitgeber werden eventuell angeschrieben oder ähnliches. Man weiß ja nicht, was sie dann halt tun. Ja, es gab ja damals schon dieses Thema, wovon ich persönlich jetzt auch ausgehe, dass bestimmte Arbeitgeber, dass es da auch interne Netzwerke gibt, wo sich die Arbeitgeber gegenseitig Informationen zuspielen. Aber das Thema, das gibt es ja auch schon seit 2004 oder 2003, wo das mal kurzzeitig angesprochen worden ist, auch von den Medien aus. Ja, es ist eindeutig zu wenig Aufklärung. Der Chat sagte gerade, beziehungsweise der Taxim sagte gerade, dass der Job von Anonymous und Anonymous ist. Aber das finde ich halt nicht. Ich finde nicht, dass der Job dieser Aufklärung, dafür haben wir gewählte Abgeordnete. Und richtig, ich sehe nicht, dass das der Job von Anonymous und Anonymous ist. Diesen Job sehe ich nicht. Ich meine, das ist auch gerade nicht unser Job. Ja, das ist einfach nicht unser Job, das zu tun. Wir tun das, das ist okay. Ja, man darf halt Anonymous auch nicht jetzt irgendwie als Job oder als Aufklärer betrachten. Also natürlich wird von Anonymous selber zu bestimmten Dingen aufgeklärt, aber wenn man sich jetzt um jeden kleinen Scheiß kümmern würde, dann bräuchten wir zum Beispiel bei Anonews mal eben 100 bis 150 Leute mehr. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir sind jetzt schon viele Leute, wenn man die Autoren mitzählt. Also das ist enorm gewachsen, aber man muss halt auch die Themen ausarbeiten. Man kann nicht irgendwas im Blog reinklatschen, was sich dann erstens widerspricht und zweitens Fail-Recherche ist. Ne? Also man muss über gewisse Themen, muss man auch mit mehreren Leuten sich ordentlich einarbeiten, damit auch der Artikel dementsprechend auch aufklärend und informativ ist. Wie gesagt, ich kann dazu nur sagen, Sektem hat recht, kleiner Scheiß muss man da jetzt in Relation setzen, gar keine Frage. Aber genau, allgemein. Es kann einfach nicht die Aufgabe von irgendwelchen Podcastern und von Anonymous sein, diese Aufklärung zu betreiben. Weil erstens, wir sind nicht die gewählten Abgeordneten. Zweitens, sind wir irgendwelche, die irgendwo bei iTunes oder irgendetwas diese Sache jetzt veröffentlichen und in unserem Mikrokosmos Twitter oder Mikrokosmos Internet von mir aus dabei ein paar Sachen eben beschreiben. Das kann es nicht sein. Das ist nicht okay. Es ist nicht okay, dass wir einen gewählten Abgeordneten haben, der vom Prinzip her nicht mal Ahnung hat, was im Hintergrund abläuft. Das ist nicht in Ordnung. Und ich werde versuchen, weil man muss ihn ja auch anschreiben können, darauf hat man ja ein Recht, ich werde versuchen, ihn eben wieder anzuschreiben und da um eine minimale Stellungnahme zu bitten. Weil es kann nicht sein, dass ein aktueller Sachverhalt wie Indekt zu diesem Datum brandfrisch, 21.10.2011, wo er diese Aussage trifft, dass er nicht über diese Forschungsprojekte informiert ist und auch alle Versuche, nähere Informationen zu erlangen, nicht erfolgreich gewesen sind. Das kann nicht sein. Nein, das kann auch nicht sein. Also ich gehe auch nicht davon aus, dass dieser Mann so dumm ist oder ich sag mal nicht darüber informiert ist. Es ist einfach wieder nur diese Verschwiegenheitstaktik, wo es wird einfach nur unter den Teppich gekehrt mit den Aussagen, ich weiß davon nichts. Ne? Ich würde einfach mal sagen, jetzt von Anonews zu sprechen, was man machen könnte. Man könnte wieder so eine Aufklärungskampagne machen, um damit in die Medien zu kommen. Aber es gibt ja auch genug Datenschützer, es gibt ja genug Blogs, die darüber schreiben. Bloß, es kommt einfach nicht in die Medien. Und ich meine, auch wenn Anonymous jetzt momentan halt auch wieder einen großen Medienhype hat, heißt es nicht, dass wir damit wieder in die Medien kommen. Und wie gesagt, man kann es versuchen, aber man braucht dafür auch mehrere Leute, um was zu erreichen. Also wenn wir jetzt die knapp 30, 40 Leute von Anonews da irgendwas machen, also da braucht man auf jeden Fall mehr Kapazitäten, weil es reicht nicht, wenn jetzt einfach nur ein Blog darüber schreibt, darüber müssen hunderte Blogs schreiben. Ja, zumal, ich meine, es wird ja viel betrieben. Es ist ja nicht so, dass da nichts los ist. Es gibt Alternativlos, das ist ein sehr guter Podcast, der dieses Thema auch permanent aufgreift. Es gibt das Chaosradio, wo dieses Thema permanent aufgegriffen wird, was Datenschutz etc. angeht. Das ist alles nicht die Frage. Und es geht auch ein Stück vorwärts dabei. Nur, ich glaube, ich muss da ja immer die Zielgruppe meiner Eltern oder so ins Visier nehmen. Und auch da, wenn irgendjemand von Anonymous dahin geht, mit Maske auf einer Demo oder was weiß ich wo, an denen vorbei und gibt den Flyer in der Hand. Das findet halt nicht das Gehör dabei, weil meine Eltern würden sich dafür auch nicht interessieren. Denen ist das praktisch egal, weil denen ist wichtig, was ein Abgeordneter sagt, was ein gewählter Politiker sagt. Das ist falsch, alles keine Frage, das ist falsch. Aber denen ist wichtig, was steht in der Zeitung, was steht auf der Titelseite und wie ist das beschrieben Und welche Referenz gibt es dazu im Fernsehen eventuell? Ja, und es spielt ja auch eine Rolle, ob es jetzt ein Top-Thema ist, also ob es jetzt auf der Titelseite steht und so weiter. Absolut. Der Take-Off hat übrigens recht. Natürlich wählen wir Parteien und nicht die Abgeordneten. Aber wenn ich eine Partei wähle, dann kann ich auch davon ausgehen, dass der Abgeordnete dieser Partei mich ein wenig vertritt. Und im Moment tut der Datenschutzbeauftragte gar nichts in der Richtung, um irgendwen zu vertreten. Also zumindest nicht die Interessen der, deren Daten geschützt sein sollten. Wollte ich jetzt mal sagen. Ja. Machen wir eine ganz kurze kleine Sendepause? Ja, richtig, die Blase drückt. Einen Werbeblock. Also ich würde mal sagen, wir haben jetzt 42, dass wir so in 8 Minuten weitermachen, um 10 vor vielleicht. Dann machen wir um 22.50 geht's weiter. Traumvampir. Kann ich empfehlen. Ja, 15 Jahre ist es her, da habe ich Such a Search. Das empfiehlt sich auf jeden Fall nicht bei ordentlich Schnaps, dieser Bandname, muss ich mal sagen. Search und Serge. Ich könnte mal jemand, der hieß Scherz. Ist er heiß? Weiß ich nicht. Die ist nett. Die ist nett. Das ist die Hauptsache. Nett. So. Dem oder der? Sehr schön. Wir können da nicht auch mal eine ganze Sendung machen, wo wir nur den Chat vorlesen. Oder wo wir einfach nur lachen und den Chat schreiben lassen. Das müssen wir aber in einer Konferenz machen, oder so eine Farbkonferenz. Ist das gleiche wie Keks, oder? Weiß ich nicht. Kommt drauf an, wenn die heiß sind. Ah, sehr schön. So, ich habe mal hier den Schatz beiseite gestellt, weil ich glaube, wir machen ja keine Verschwörungstheorien heute mehr, oder? Ja, oder wo wir einfach nur lachen. Ja, wir haben den oder Fappen, Origin dann hast du die ganze Zeit immer nur Fapp, wir haben den Indekt abgefrühstückt, wir haben Elena haarscharf gestriffen und sind dann da auch noch ein bisschen drauf eingegangen. Was machen wir denn jetzt so? Ja, bloß, dass da kein Keks in der Mitte liegt, also ich will ihn nicht essen. Boah, scheiße. Hör auf, ey, Kopfkino. Boah, das ist auch geil. Ja, wobei Cloud Computing können wir ja eigentlich nur ganz kurz anreißen. Nein. Oder wir machen einfach in der nächsten Woche Cloud Computing. Ja, machen wir in der nächsten Woche, Moment. Ich weiß nicht. Nächste Woche Cloud Computing. Ich würde einfach mal sagen, weil wir ja ziemlich user-sozial sind, dürfen die User vielleicht noch ein paar Fragen im Chat stellen, wenn da noch irgendwas kommen sollte. Hast du aber jetzt diesen schönen jetzt kommen wir nicht wieder mit Cloud Computing. Ja, richtig. Mhm. Ja, oder wir können daraus auch ein eigenes Thema machen. Los. Ja, meine ich ja. Hier wird gerade geschrieben, wir sollen ein Lied singen. Aber ich glaube, dann hätten wir mal eben 1000 Listener weniger. Kann man mit dem Ding eigentlich ja, ich habe noch ein gutes Thema. Ich habe ja vor kurzem meinen Personalausweis erneuern müssen, weil das der alte abgelaufen war. Ja, der aussieht auch wie der neue Führerschein, so kreditkartmäßig. Man muss dort nicht zustimmen, seine Fingerabdrücke anzugeben, weil viele ja behaupten, man muss dort seine Fingerabdrücke angeben. Also man muss nicht zustimmen, die Fingerabdrücke abzugeben, das kann man sich aussuchen, das ist optional. Und man muss auch nicht zustimmen, ob man den neuen Perso online aktivieren lassen will, also dass man die Daten quasi online verfügbar gibt. Beides. Also in der Form noch nicht mal, Größe und Form noch nicht mal so unbedingt, aber nein. Ja, von der Farbe und stellenweise sieht das so aus. Zum Glück nicht. Wie soll ich das sagen? So als also wenn die zu lange also, in der Sonne also muss nicht sein, ne? Ja, das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber irgendwie sieht der wirklich aus wie ein laminierter 50-Euro-Schein. Das ist schon merkwürdig, oder? Meinst du jetzt von der Farbe oder von der Form her? Absolut. Das heißt, wir haben nochmal eine kleine Lücke gefüllt. Wir haben jetzt irgendwas so mit 1:18. Ja, 1:18 haben wir jetzt gerade recorded. Ja, meiner sieht aus wie so ein laminierter 50-Euro-Schein. Meine Frage wäre, sind wir damit durch für heute? Ja. Weil spielt Pony-Songs. Ja. Nee, wir spielen keine Pony-Songs. Aber ja, ich hatte letztes Mal eine Diskussion mit jemandem im IRC, der davon, der gesagt hat, man muss dort die Fingerabdrücke angehen. Dann habe ich halt gesagt, muss man nicht, wie gesagt. Aber gut, das wollte ich nur mal so kurz ansprechen, weil man das ja auch so mit Datenschutz und so weiter verknüpfen kann. Was kostet 70 Euro? €28, okay. Ist der mit Fingerabdrücken teurer? Nee, ne? Kriegt man den dann billiger? Ja, gibt's bestimmt billiger, oder? Da kriegt man wahrscheinlich 28 Euro, wenn man die Fingerabdrücke abgibt. Warum hat der eine 400 Mbit-Leitung? Der hat eine 400 Mbit-Leitung. Was? Nein, ich habe dafür 28 Euro bezahlt. Er ist das. Hm? Das weiß ich nicht. Ja, aber gut, dann kann der für mich ein paar Sachen runterladen, das ist nicht schlecht. Kriegt man die am billiger genau, wegen Datenpack. Genau, so eine Auftrags... ja. Gut, ich merke, es flacht langsam ein klein wenig ab. Nein, also der Texim, der ist auch ein gut informiert, den kann man auch eigentlich zu allen Sachen was fragen. Mit seiner 400 Mbit-Leitung, wenn ich das hier so sagen darf, saugt der, glaube ich, das ganze Internet leer. Dann würde ich jetzt fast schon so die Abschiedsphase einläuten. Nein, das machen wir auch nicht. Wir sprechen nicht von deinem Gemächt, Dude. Ja, habe ich mir auch gedacht. Was? Kann das sein, dass wir jede Woche den irgendwie auf dem Kieker haben oder so? Ja, erst mal ausnutzen. Okay. Nochmal der Aufruf für alle. Liquid hat keine Freundin. Wenn ihr irgendwo... Wenn ihr irgendwo Potenzial seht, irgendjemand kennt, der irgendjemand kennt, sprecht ihn an, er ist nicht schüchtern. Ich habe Fotos gesehen, er sieht verdammt gut aus. Und ja, ich würde nochmal eine Werbung für, das ist das Herzblatt. Jackel. Nee, der wäre auch zu klein, um darüber zu sprechen. Danke dir herzlich, dass du dir wieder heute die Zeit genommen hast auf dem heiligen Samstag. Ja, ich sag mal so, was er immer so schreibt, ne, da muss man einfach was zu sagen. Hervorragend. Nee, du meinst Sonntag. Weil ich habe ja so einen wunderschönen Kalender da. Ich bin morgen in Frankfurt. Ich besuche morgen in Frankfurt das Camp und habe mir vorgenommen, ich nehme mein Diktiergerät mit und werde dann dort ein paar Impressionen einschneiden. Auch sehr schön. Zuerst nehme ich es auf und dann schneide ich es. Sonntag wäre zwar auch cool gewesen, weil da mehr Leute online gewesen wären, weil viele sind jetzt, denke ich mal, auch weg. Es sei denn, dass... Ja, Real Life sagt ja eh, man muss halt vom Rechner sitzen. Und ich stelle mir jetzt gerade vor, dass an jedem Zelt so ganz klar steht, wer da wohnt. So stelle ich mir das gerade vor. Ich glaube, den nächsten können wir ja Samstag ansetzen. Und du bist morgen in Frankfurt. Dass da so ein NPD-Zelt ist oder... Ja, meine ich ja, Sonntag, Entschuldigung. Und du bist... Das hoffe ich zu sehen und das werde ich auch fotografieren und das wird ganz toll. Und ich habe ein ganz tolles App gefunden. Ich muss mal kurz Werbung für eine App machen. Und zwar heißt dieses App Flink. Und Flink ist sozusagen eine Mitfahrzentrale auf dem Kannst iPhone. Du ein paar Zeitgeister man aufnehmen, kann was dort die sagen, sozusagen pass auf, ich will von da nach da und nimm mich bitte mit. Und dann durchsucht diese Datenbank nach Leuten, die auch gesagt haben, ich fahre da und da lang und ich kann jemanden mitnehmen. Und so werde ich dann jetzt halt über Flink nach Frankfurt hinfahren und zurück mit dem Zug. Mit Briefkasten. Ja, das ist okay, aber dann, ich fahre übrigens mit Özil, so nennt er sich, fahre ich dahin. Wenn ihr nichts mehr von mir hört, ich fahre so ungefähr um 11.30 Uhr los, wenn ihr nichts mehr von mir hört, ab 11.30 Uhr, wisst ihr, Özil hat mich entführt. Er kriegt da sogar Geld dafür, das hört sich ein bisschen an wie so ein Bang-Bass oder so. So stelle ich mir das gerade vor. Also wenn ich irgendwo in einem, was weiß ich, ich will jetzt keine Minderheiten diskreditieren, deswegen sage ich es nicht, aber wenn ich in irgendeinem Ensemble lande, komm, das läuft doch auch über Index. Freien Liebe frönen muss, dann wisst ihr, Ich wurde entführt. Wenn ich das dann noch schaffe, dann werde ich das tun. Ja, ich sage allergrößten Dank. Man sollte auch nicht mit Leuten fahren, die man nicht sehr schöne Folge. Aber gut, okay. Es war mal wieder ein Fest, mit dir sprechen zu können. Ja, ich nehme das Diktiergerät mit. Wie so ein Bang was von den Bang Bros, ja. Gehen wir wieder live raus zur altbewährten Zeit. 9:30 war es, glaube ich. Ich kann mich... War das so? Echt, haben wir? Ich kenne unsere Zeiten gar nicht mehr mit. Ja, du kannst mir eine SMS schreiben, wenn du Seife aufheben musst, dann komme ich dich retten. Foxy Pie. Das ist so einfach. Das sind doch keine richtigen Fragen. So, nächste Woche machen wir Cloud Computing. Da freue ich mich auch persönlich schon sehr drauf, weil ich immer bin massiver Cloud Computing Anhänger und auch Nutzer. Und dann könnt ihr mich alle flamen, weil ich total irgendwas bin. Ich sage ja, Sonntag war es ja, glaube ich, ein bisschen früher, ne, weil wegen Montag arbeiten und so. Ich glaube, wir haben es ja letztes Mal um 7:30 gemacht. Ich weiß es nicht. Ich mache das einfach nicht, weil alle meine Devices stellen sich selbst um. Also meine Uhr stellt sich selbst um, mein Rechner und mein iPhone auch. Nächsten Sonntag 19.30 Uhr. Seitdem, du hast das Schlusswort, wie letzte Mal. Ich sage einfach Tschüss und Jacques hat den Schlusspart. Ach ja, übrigens, die Uhr wird morgen umgestellt, ne? Für alle, die es noch nicht wissen. Oder besser gesagt, von heute Nacht war das von 2 auf 3 Uhr, war das, glaube ich, ne? Die Sommerzeit ist zu Ende. Ja, und wie gesagt, sagen wir nächsten Sonntag dann wieder um 19.30 Uhr der nächste Podcast. Tschüss und danke. Genau. Ich esse übrigens gerade Kartoffeln, nicht wundern. Nein, ich bedanke mich wieder recht herzlich bei den ganzen Zuhörern. Ich denke mal, dadurch, dass der Admin-Panel schon überlastet ist, werden es auch ein bisschen mehr als 1600 sein als beim letzten Mal. Ich bedanke mich bei Riot Burns wieder für die nette Fragestellung, für das nette Podcasting und natürlich an meine Leute von Anno News. Schönen Abend, tschüss.